A. Also, dann wiederhole ich noch einmal. Sie wünschen ein Doppelzimmer mit Bad für 2 Nächte. Frühstück gibt es bei uns von 7:30 Uhr bis 9:30 Uhr.